Vor einem neuen rechten Terror à la NSU warnt Katrin Göring-Eckardt. Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag ist entsetzt über die rechtsradikale Gewalt in Heidenau und wirft Bundeskanzlerin Angela Merkel vor, zu zögerlich zu sein. Ungeduldig klingt auch Vizekanzler Sigmar Gabriel im ARD-Sommerinterview. Er wolle zwar in der Flüchtlingspolitik nicht auf andere zeigen, aber dass ich jedenfalls in der Koalition seit über einem Jahr unseren Koalitionspartner, die Union, versuche darauf aufmerksam zu machen, dass wir in Gefahr geraten, das Problem zu unterschätzen. Darauf hat die CDU-CSU bislang nicht reagiert oder nur sehr zurückhaltend. Morgen will der SPD-Chef kurzfristig nach Heidenau reisen. Die Kanzlerin hat bisher kein Flüchtlingsheim besucht. Dafür steht ein anderer Termin fest. Am 24. September will der Bund mit den Ländern erneut über Wege aus der Flüchtlingskrise beraten. Gefragt, ob dieses Treffen nicht etwas spät komme, antwortet Gabriel: Na, ehrlich gesagt haben wir schon zu viele Flüchtlingsgipfel und zu wenig Ergebnisse gehabt. In den vielen Zeltstädten und Turnhallen gibt es für die Flüchtlinge häufig zu wenige Ärzte, Betreuer und Sprachlehrer. Die Kommunen sollen deshalb 1 Milliarde Euro mehr vom Bund erhalten, so war es angekündigt. SPD-Chef Gabriel fordert jetzt das Dreifache. Ich glaube auch nicht, dass die 2 Milliarden reichen, die Herr Seehofer mal ins Spiel gebracht hat. Wir nähern uns eher 3 Milliarden und mehr. Wie überfordert die Länder und Kommunen sind, wird auch durch die vielen rechtsextremen Gewalttaten gegen Flüchtlingsheime deutlich, meint Juliane Nagel, Fraktionsmitglied der Linkspartei im Sächsischen Landtag. Durch die kurzfristige Kommunikation, dass es hier überhaupt eine Erstaufnahme geben wird, steht überhaupt keine Möglichkeit, hier irgendwie Menschen vorzubereiten. Angesichts der Aufmärsche von Rechtsextremen, die Versammlungsfreiheit aufzuheben, könne aber auch keine Lösung sein, sagt Bundesinnenminister Thomas de Maizière, CDU. Ich finde, wir können jetzt nicht jede Demonstration unter Generalverdacht stellen, dass sie so gewalttätig wird. Wir brauchen einfach einen Konsens in diesem Land, dass jedermann das Recht hat, wie es das Grundgesetz heißt, sich friedlich und frei zu versammeln. De Maizière will vielmehr, dass die Europäische Union mehr Verantwortung übernimmt, etwa bei der Verteilung der Flüchtlinge. Einige Mitgliedstaaten zeigten sich in dieser Frage unsolidarisch, so der Minister gegenüber der Bild am Sonntag. Und auch NRW-Regierungschefin Hannelore Kraft, SPD, kritisiert im Deutschlandfunk-Interview der Woche: Ich finde, Europa ist eine große Solidargemeinschaft und muss auch weiter solidarisch sein. Wenn Nordrhein-Westfalen mehr Flüchtlinge aufnimmt als Frankreich, dann stimmt ja irgendwas nicht. Christdemokrat de Maizière warnt nun vor strengeren Grenzkontrollen und einer Einschränkung der Reisefreiheit in Europa. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker kündigt unterdessen in der Welt am Sonntag eine gemeinsame EU-Liste sicherer Balkanstaaten an, als Maßnahme gegen immer mehr Armutsflüchtlinge. Wir haben es mit einer großen Völkerwanderung zu tun, ergänzt CSU-Chef Horst Seehofer im ZDF-Sommerinterview. Nötig sei deshalb in der Flüchtlingspolitik unter anderem Vermeidung von Missbrauch, insbesondere aus dem Westbalkan. Und das dritte ist die Bekämpfung der Fluchtursachen. Auch Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier und Vizekanzler Gabriel fordern in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung eine einheitlichere Asylpolitik in Europa. Darüber will Bundeskanzlerin Angela Merkel morgen mit Frankreichs Staatspräsident Hollande sprechen, der in Berlin erwartet wird.